Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Ich rede heute extra so wie Iblali, damit wir auch gar keine Zeit für Luftholen verpassen. Denn wir haben eine Menge Upgrades, wir reden über die Gamescom, wir lästern über einen furzenden Mitarbeiter, über Massenshootings in Jacksonville und über Chemnitz. Katja Krasewitsche hat ihr Kind verloren und. Aber das, was denn? Warum lachst du? Direkt in der Sponsorfolge direkt so Massenshootings und Abtreibung. Ja. Let's go. Und dann sind wir schon beim Thema. Nämlich, wir haben diese Woche endlich mal wieder einen Sponsor. Danke an BookBeat. Die sind quasi das Netflix für Hörbücher. Das ist eine Flatrate für 14,90 Euro im Monat. Kriegt man Zugang zu Zehntausenden Hörbüchern, natürlich in allen Kategorien, sei es ein Roman, ein Thriller, Fantasy, Kinderbücher, Ratgeber, Sachbücher etc. Ich selber habe gesehen, die haben zum Beispiel, fand ich super, Feuer und Zorn. Das ist dieses Buch, das erste Buch, was so über Donald Trump mit Insights aus dem Weißen Haus gekommen ist, wo diese ganzen krassen Sachen am Anfang rausgekommen sind. Zu Donald Trump haben wir bestimmt gleich auch nochmal ein Upgrade. Also ganz coole Sachen. Elon Musk zum Beispiel, die Autobiografie. Ja. Echt cool. Wollte ich immer lesen. Die liegt bei mir auf dem Nachttisch. Ich komme nicht dazu zu lesen, weil ich ja mit der Tochter und so weiter auch viel zu tun habe. Aber als Hörbuch, super easy mit dem Kinderwagen, die Straße runtergehen, Kopfhörer drauf, Hörbuch an. Nicht hören, wenn der Panzer angerollt kommt und den Kinderwagen überrollt, aber Hauptsache du weißt, was bei Elon Musk so los ist. Immer ein Ohr frei. Das Geile bei dem Ding ist ja, dass du zum Beispiel auch die, hatte ich gelesen, die Hörgeschwindigkeit anpassen kannst oder die Vorlesegeschwindigkeit. Du könntest also auch dir quasi von einem gefühlten Iblali die Bücher vorlesen lassen. Das Einzige, was BookBeat leider nicht hat, ist Fucked Up von David Hein. Das gibt es nämlich nicht als Hörbuch. Aber, liebe BookBeat-Leute, kommt doch einfach jetzt jede Woche als Sponsor zu uns. Dann kann ich mir quasi selbst, kann ich mir die Rechte kaufen. Weil ich müsste mir von meinem eigenen Buch nämlich die Hörspielrechte kaufen. So eine lustige Sache ist das, um sie einzulesen. Und dann könnte ich sie auch bei euch auf der Plattform anbieten. Also wer will, dass David seine Rechte zurückkaufen kann? Ihr könnt BookBeat jetzt einen Monat gratis testen, indem ihr auf bookbeat.de/Lästerschwestern mit AE, also BookBeat, ein Book wie das Buch und Beat wie der Beat. Lästerschwestern mit AE ist auch gleichzeitig ein Gutscheincode, Lästerschwestern mit AE. Kriegt ihr, wie gesagt, einen Monat das kostenlos testen. Und das ganze Ding ist übrigens, habe ich noch gar nicht gesagt, monatlich kündbar. Ja, jederzeit. Oder pausierbar heißt, auch. Pausierbar, genau. Das heißt, wenn ihr die 14,90 €, wenn ihr sagt, so, ich habe jetzt diesen Monat, bin ich so busy, ich habe keine Zeit mehr. Ich höre die ganze Zeit schon Podcast. Ja. Keine Zeit für Scheiße, ich muss die Lästerschwestern dann nachholen. Dann kann man auch kurz einfach mal pausieren und dann weiter machen. Genau, also vielen Dank für diese Werbung an BookBeat. Genau, wir kommen als nächstes zu den Upgrades und da gibt es diese Woche ein paar und zwar unter anderem haben wir im Reddit auch mehrfach die Meldung bekommen, dass es auf dem Kanal von den ehemaligen Made My Day Leuten tatsächlich dieses befürchtete Video jetzt gibt. Das erste, das jetzt rausgekommen ist, ist direkt Content Klau. Ja. Das muss man sagen. Wir haben letztes Mal den Kanalnamen ja nicht genannt, das machen wir dieses Mal auch nicht, aber wer die letzten Podcasts verfolgt hat, weiß, Made My Day gibt es ja nicht mehr. Die Crew, die das gemacht hat, ist abgewandert, macht jetzt einen neuen Kanal und hat direkt als erstes Video gemacht über Autos, die Transformer sind oder so, Real-Life-Transformer. Und haben direkt das Thema und das Thumbnail wirklich ohne es zu verändern gestohlen von einem US-Kanal. Nun muss man immer wieder sagen, man müsste eigentlich den US-Kanal anschreiben, um zu fragen, gibt es da irgendwie eine Absprache? Aber ich glaube, niemand sagt, hier nehmt einfach unser Thumbnail und so. Das ist halt einfach. Also es war ja lange eine Vermutung, dass sie es eventuell lizenziert hatten und so weiter. Aber jetzt, nachdem der Alex mehrfach in den Videos gesagt hat, so, ja, uns werfen die Leute Content-Klau vor, aber wir haben doch auch schon mal eigene Sachen gemacht, ist meiner Meinung nach eine ganz klare Bestätigung dazu, dass sie das machen. Dass sie jetzt aber loslegen und direkt der erste direkt Content, den sie raushauen, ist direkt wieder, wir haben einfach mal 1:1 ein Video aus den USA einfach auf Deutsch übersetzt. Vor allen Dingen, weil er im letzten Video ja noch sagte, dass sie sich ein paar Formate überlegt haben. 3-4 Ideen haben sie hin und her gepitcht und dann ist die erste aber doch einfach nur wieder derselbe Scheiß, den sie vorher gemacht haben. Hey Leute, wir haben mal 4 Ideen gepitcht. Nummer 1 ist ein Video, das habe ich gerade gesehen. Aus Russland zu klauen. Nummer 2 ist, wir klauen von dem Kanal. Und Nummer 3 ist, der Kanal ist auch gut, den könnten wir auch nachmachen. Lass uns einfach mal 1:1 alle Videos klauen. Geil. Naja, wenigstens haben die ihren Spaß dabei oder beziehungsweise machen sie es aus Leidenschaft, das hat er ja immer wieder betont, das merkt man ganz deutlich. Nicht wegen dem Geld, sondern einfach um all ihre Mitarbeiter ernähren zu können, die armen, hungrigen Mäuler. Ein anderes Update, was wir haben, ist, wir hatten ja letzte Woche gesagt, wir wissen nicht wirklich, wie ist dieser ganze Prozess verlaufen bei der Goldenen Kamera, bei diesen Digital Awards, weil ja von den Jurymitgliedern gefühlt jeder mitnominiert ist. Jetzt hatte mich jemand angeschrieben, der gerne aber darum gebeten hat, anonym zu bleiben. Die Info habe ich auch noch nicht, ne? Ich lerne die jetzt gerade live. Du lernst sie kennen, genau, ich habe sie dir noch nicht gesagt. Mir hat einer geschrieben, ich sage nicht, zu wem er gehört, aber er sagt, er kommt aus dem engeren Bekanntenkreis von einem der Mitnominierten, die dann halt auch in der Jury sitzen, und sagte, dass er auch nicht, also sie finden das wohl auch nicht cool, die Jurymitglieder, wie das wohl verlaufen ist. Er kann aber mit definitiver Sicherheit sagen, dass sie sich nicht selbst nominiert haben, dass das also offensichtlich von oben kommt, was auch immer dann oben ist. Wir hatten ja gesagt, es gibt halt eine größere Jury, sind wohl, glaube ich, insgesamt 17 Leute. Ja, oben ist die entweder YouTube oder die Funke Mediengruppe, weil das sind ja die beiden, die es organisieren. Dann macht es das halt auch nicht viel besser, ne, weil dann halt oben jemand dachte, das ist eine clevere Idee, wenn wir unsere Jury quasi so dem Messer, also oder zumindest der öffentlichen Meinung aussetzen, die ja dann trotzdem sich solche Sachen, ja. Also diese Anschuldigungen werden kommen, auch um die Veranstaltung herum. Das ist sicherlich kein cooles Zeichen, aber zumindest kann man sagen, zumindest von dieser Person, die wir auch letzte Woche genannt hatten, die sagt, dass sie definitiv nicht daran beteiligt ist, oder der Bekannte sagt das. Und dann hatten wir noch eine Nachricht bekommen. Wir hatten auch vor ein paar Wochen darüber gesprochen, über die Gelder, die bezahlt werden im Spielejournalismus. Da sagte ich ja, dass zum Teil 50 Euro für einen Artikel rumgehen und dass man es da durchaus verstehen kann. Es ging um diese Sache mit diesem Philipp Musin, der Content-Klau betrieben hat, indem er Reviews von anderen kopiert hat und bei IGN eigentlich veröffentlicht hat. Dieses ganze Ding ist jetzt noch größer geworden, weil sich herausgestellt hat, dass er wahnsinnig viele von diesen Sachen hat eigentlich noch nie selber einen Artikel geschrieben. Offensichtlich wirklich nicht. Und mir hatte jemand geschrieben, den ich jetzt mal auch, der hatte zwar gesagt so, hey, informiert ruhig die Leser, aber ich werde mal seinen Namen auch lieber nicht nennen. Der meinte, dass er bis vor kurzem tatsächlich auch Redakteur bei Giga war und dass er sagt, dass sich die Sachen insofern verändert haben, weil ich sagte ja, dass es damals so 50 Euro, 70 Euro, und er meint, dass es mittlerweile sich ganz geändert hat, dass jetzt in dem Ströhr-Ding, in dem die drin sind, dass diese SEO-Zeiten, wo es ja nur noch darum geht, dass du in der Google-Suche möglichst hoch platziert wirst, dass es jetzt gar nicht mehr Geld pro Artikel gibt, sondern eine Vorgabe von mindestens 3 Artikeln pro Tag, sogar beziehungsweise bis zu 4 Artikeln pro Tag, die man geschrieben haben muss. Und dann die Bezahlung ist dann auch völlig unabhängig, was du für eine Ausbildung hast oder wie viel Erfahrung du hast. Es geht dann nur darum, dass du eine Menge Artikel schreibst und dann wird hinterher per Klick abgerechnet. Aber das ist ja halt richtig krass, weil wenn es halt gerade nichts gibt, musst du dir halt irgendeinen Bullshit aus den Fingern saugen. Ne? Ja. Also es passiert ja nicht jeden Tag unbedingt was gerade im Spielejournalismusbereich. Ja. Gibt es halt mal Wochen wie bei der Gamescom, wo du an einem Tag wahrscheinlich 20 Artikel schreiben könntest. Ja. Und dann gibt es mal Wochen, wo halt einfach gerade nichts rauskommt. Hier gibt es auch noch, beziehungsweise sie schreibt auch, dass, das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich das so sage, weil im nächsten Satz verrät sich's dann, aber es ist ein R, schreibt, mit etwas mehr als 2.000 brutto zählte ich zu den Besserverdienenden, besonders im Vergleich zu meinen weiblichen Kolleginnen, also scheint es auch oft auch beim Geschlecht Unterschiede gegeben zu haben. Das bedeutet also, wenn man von 60 bzw. 80 Artikeln ausgeht, dass pro Artikel etwas mehr als 2 Stunden Arbeitszeit gestattet sind. Und schreibt auch nochmal, dass es ihm darum nicht gehen würde, Giga zu bashen, aber dass es schon auch wichtig sei, solche Sachen zu wissen, um das aufzuklären, was da gerade so passiert, gerade auch in diesem sehr SEO-getriebenen. Aber ich glaube, ich muss aber, also auch um Giga da mal in Schutz zu nehmen, ich glaube tatsächlich nicht, dass das ein Problem von Giga an sich ist, sondern dass das ein Problem von Online-Journalismus, egal ob Gaming oder nicht, ein Problem ist. Dass du halt riesige, Probleme hast, deine Journalisten zu bezahlen, und dass es absolut Sinn macht, aus wirtschaftlicher Sicht, das auch irgendwie an die Klicks zu koppeln, weil ja, du kriegst ja heutzutage auch die Gelder über Klicks als in den meisten Fällen. Keiner kauft mehr eine Zeitung im Laden, das ist alles nur noch online. Und es sei denn, du hast irgendwie sowas wie Patreon oder sowas oder so ein Abo-Modell, wie das ja in den USA mit der Washington Post oder New York Times inzwischen funktioniert, dass du quasi digital so ein Ding kaufst. Wie willst du denn dann die Journalisten sonst finanzieren, wenn nicht gekoppelt an dem Umsatz, den sie auch reinbringen in irgendeiner Form. Naja, wobei, das sehe ich anders. Es hat hat es früher anders funktioniert. Also als ich angefangen habe als Journalist, war es noch so, dass das einfach so war, dass es eine Marketingabteilung gab, die die Gelder halt reingeholt hat. Jetzt sind die Gelder eben zurückgegangen. Das ist halt das große Problem des Online-Journalismus. Denn damals hat es noch gereicht, bei Gamona einfach Kampagnen zu fahren, wie wir sie heute als Influencer fahren. Und davon hast du die ganze Redaktion und die Technik und so aber finanziert. Früher waren die Artikel ja auch noch in einem Magazin und das Magazin bestand aus ganz vielen. Ja, auch im Online-Journalismus war das so. Auch im Online-Journalismus hat sich das so, du hast halt einfach eine große Kampagne rangeholt. Ich erinnere mich an Zeiten, wo wir für eine Kampagne für EVE Online 100.000 Euro bekommen haben. Dann haben wir einen Monat diesen ganzen, das waren diese sogenannten Hockey-Sticks, die oben der große Banner und an der Seite, rechts verlief der dann noch so runter und sah dementsprechend aus wie so ein Hockey-Stick, die mit so die aufdringlichste Werbung zum Teil ist, auch so Layer, die sich drüber legen über die Seite und dann ekelhaft weggeklickt werden müssen. Also so umso penetranter so eine Werbung war, umso teurer war sie auch. Und das hat dann wirklich sechsstellige Zahlen zum Teil aufgerufen. Und klar, das finanziert so eine Redaktion locker durch. Denn schon damals waren die, ja auch das Geld, was wir als Festangestellte bekommen haben, war lächerlich, wenn man ehrlich ist, wenn man das davon ausgeht, was Journalisten im Printsegment bekommen haben. Das ist erstmal das eine. Und das andere ist jetzt bei Ströer zum Beispiel, kann ich es nicht genau sagen, ich weiß aber, dass bei Giga das ein angelerntes Ding ist. Also mein damaliger Chef hat das so, dieses ganze SEO-Ding hat das von Anfang an mit angetrieben. Und ich sehe als positives Beispiel kann ich zum Beispiel nennen die GameStar, die diese Woche erst, die haben ja dieses GameStar Plus und die GameStar hat diese Woche erst angekündigt, dass sie GameStar Plus ausweiten, dass sie also extra Redakteure anstellen, die mehr Content für GameStar Plus erstellen. Dementsprechend hast du, die haben jetzt so ein richtiges GameStar Plus Team, das sie da reingehauen haben und das wiederum hat dann einfach einen größeren Anreiz, genauso wie Leute ja bei Patreon auch eher Geld zahlen, wenn sie dafür ein cooles Incentive bekommen. Und das fehlt halt bei Ströer, bei Giga, haben sie den Aufsprung nie geschafft und versuchen das auf dem Rücken der Redaktion auszutragen. Und da geht's nicht nur um Giga, das machen sicherlich ganz viele andere auch so. Ich kann nur nicht verstehen, warum da die anderen Optionen nicht zumindest mal ausgeleuchtet werden. Oder wurden sie wahrscheinlich, aber wurden nicht als so lukrativ, wie einfach die Leute abzuspeisen. Und dann, wie er hier schrieb, dann bleibt halt wirklich nichts anderes übrig, als zu flüchten. So, weil du willst ja auch dein Leben durchfinanzieren und willst gute Arbeit leisten und willst nicht wie so eine Content-Maschine vier Artikel rausprügeln. Das ist ja uncool. Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man das mal vergleicht, also wenn man jetzt mal anguckt, welche anderen Businessmodelle es in dem Bereich gibt, wenn man es bei Gaming gibt, ich glaube, die GameStar kann sich das erlauben, einfach weil sie halt, was die Marke GameStar angeht und die Loyalität der Community, genug Leute haben, die bereit sind, dieses Plus-Abo zu kaufen, weil aber halt auch der Content vor dem Plus-Abo stimmt. Und wenn, sie machen auf YouTube super viel, machen einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Ich bin super gerne auf der GameStar-Website und lese mir da die News durch und so weiter. Die Artikel auch immer noch, Und die Artikel, genau, und die Reviews und selbst das Magazin ist eine Sache, wo ich immer noch mal durchstöbere, wenn ich irgendwie am Flughafen mal irgendwie gerade stehe und so. Oder wenn man sich mal andersrum sozusagen aus Giga heraus zum Beispiel die Rocket Beans anguckt, die ja ein komplettes Businessmodell draus gemacht haben, so aus dieser Love-Brand Rocket Beans, halt unterschiedliche Einkommensquellen jetzt haben als Videoproduktionsfirma mit Leuten, die sie finanzieren über Twitch, über Spenden und aber über Merch und über Formate und über Brand-Deals und über Werbung, die sie schalten. Also das ist halt ein ganzes Ding und das funktioniert aber in seiner Gesamtheit nur, weil halt die Marke geil ist. Und wenn du so eine Marke so rund gewirtschaftet hast, dann kannst du ja nicht sagen, so ab heute gibt es ein Plus-Abo, weil wer kauft das denn? Der einzige Traffic, den du hast, nur noch Leute sind, die über SEO kommen. Das ist also, das Ding. Aber das ist halt das Problem, wenn du halt über Jahre so mit deiner Marke umgehst. Aber lass uns nicht wieder zu viel über Giga oder über Ströer reden. Ich meine, jeder braucht nur auf die Seite gehen und kriegt ein eigenes Bild davon. Wie gesagt, ich würde mir auch wünschen, wenn die sich fangen würden. Ich glaube es nur nicht mehr, weil mehr guter Content, da haben wir alle nichts dagegen. Und vor allen Dingen, wenn es dann eigentlich diese Traditionsmarke wäre. Aber in dem Haus ist es gefühlt nur noch so, ist es schade, wenn man mit den Mitarbeitern spricht. Ich kenne da ja noch sehr viele. Man hört sehr viele unzufriedene Meinungen darüber, weil eben durch dieses das ist einfach so eine kalte Atmosphäre, die dann auch, glaube ich, entsteht, weil einfach, wo ist da noch Platz für Leidenschaft? Aber lass uns nicht darüber reden, lass uns, wir haben wirklich ein Shitfest von Themen heute, ich kann dir gar nicht sagen, also wir könnten erst über die Gamescom sprechen und dann den wirklich harten Ballast hinten abwerfen. Lass mal über die Gamescom sprechen, und zwar habe ich direkt eine Sache, es ging halt auf Social Media rum, wir waren ja nicht da, ich bin lustigerweise vorbeigefahren an der Gamescom, als ich auf einem anderen Termin war, und dachte mir so, ich hätte jetzt eigentlich auch, hätte noch einen Tag länger bleiben können, wäre ich hier gewesen, aber die Story, die von der Gamescom bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass jemand vor den Fortnite-Stand gekackt hat. Das ist halt so eine Sache, die mittlerweile schon wieder hart dementiert wird. Ja, ne? Witzigerweise, also ich bin fest davon überzeugt, dass es durchaus passiert ist, weil man das auch aus den Kreisen gehört hat, die wirklich da gearbeitet haben. Und die haben das wohl zuerst verbreitet über WhatsApp und Twitter. Daraus wurden dann erst die News gemacht. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich hatte das schon gelesen. Der Mr. Kululu hatte auf Twitter schon geschrieben, dass es Quatsch, er es also für unmöglich hält, dass da wirklich jemand unentdeckt in eine Tüte gekackt hat, ja, und dann die da hingelegt, ne, hat. Also entweder wirklich, er hat irgendwo auf Toilette in die Tüte gekackt und sich gedacht, das packen wir den jetzt mal vor die Booth, weil das nervt mich hier, die lange Wartezeit. Aber dass der wirklich da, der ist umringt von Leuten. Also ja, ja. 10 Stunden da zu stehen und dann da abzuwursten. Also das Ding ist, also realistisch, dass jemand, wenn er da in der Schlange steht, sozusagen nicht auf Toilette gehen möchte, kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass sowas passiert. Aber was mich so irritiert hat, ist, dass ich habe das halt wirklich von jedem YouTuber, der da war, irgendwo gelesen. Jeder hat darüber lustig sich irgendwie gemacht. Da gab es ja dieses Gerücht noch, dass irgendein Kind kotzen musste, weil es so gestunken hat. Ja. Das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass das in dieser GameStop-Halle gestunken hat und irgendjemand so eine Urban Myth drumherum gestrickt hat. Und ja, dass sich das so unter den YouTubern, die halt dann jeder wollte einen Witz machen oder den anderen irgendwie one-upen, so als so verbreitet hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich diese Tüte gesehen hat. Max meinte, es wäre wohl eine Stinkbombe gewesen. Der war ja die ganze Zeit auf der Bühne, ja, und die haben wohl nichts mitbekommen. Kann ich nicht sagen. Tatsächlich war für mich die Gamescom dieses Jahr als jemand, der es von außen betrachtet hat, so eine Mischung aus Gott sei Dank bin ich nicht da gewesen, so, weil ich immer wieder Videos gesehen habe von überfüllten Eingängen, von überfüllten Hallen und auch am Ende Fotos gesehen habe im Games-Wirtschaft-Magazin, sah man halt wieder Bilder von Leuten, die eng aneinander standen, und wieder eine neue Rekordmeldung. Diesmal sind es wahrscheinlich, glaube ich, 370.000 Leute, die da gewesen sind. Was ein neuer Rekord für die Gamescom ist, aber meiner Ansicht nach und auch der Ansicht nach vieler anderer Leute kein schöner Rekord, weil die Fläche, auf der die Gamescom stattfindet, ist trotz stetig steigender Besucherzahlen die gleiche geblieben. Und das muss wohl für alle Beteiligten mittlerweile die Ultraqual sein, ja, vor allen Dingen in den Hauptteilen. Denn du kannst, also selbst wenn du sagst, du packst noch eine Halle mehr dran, da verteilt sich vielleicht ein bisschen, aber was halt trotzdem nicht vergrößert werden kann, ist die Menge an Eingängen, ja, die Menge, die Breite an Fluren, die Menge an Toiletten. Also egal, ob du jetzt noch 2, 3, 5, 7, 8 Hallen dran packst, sozusagen, klar verteilt sich dann am Laufe des Tages ein bisschen mehr, aber das ist halt einfach, ja, einfach viel zu viele halt Leute für den Raum. Es ist halt endlich, und es gibt halt natürlich Diskussionen von Leuten, die sagen, warum packt man denn alle Großen in die 3 großen Hallen am Anfang? Natürlich möchten die gerne alle da präsent sein, weil das die Haupthallen sind, die man als erstes sieht, zumindest wenn man von, ich glaube, es ist der Nordeingang, ja, kommt man halt an Halle 8 vorbei. Kommt man von der anderen Halle, ist es halt auch schon wieder gar nicht mehr so wichtig, weil da laufen die Leute erst an der Merch-Halle vorbei. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so dramatisch. Ich habe allerdings gehört, dass das größere Problem wohl sei für die Stände, dass die Hallen 10 und 5 und so, also die noch ein zweites Stockwerk haben, dass sie dann dadurch auch nur halb so groß sind. Ja. Und Halle 10 zum Beispiel ist ja wahnsinnig unübersichtlich, weil da wahnsinnig viele Stände sind und du nicht so in die Höhe gucken kannst, also nicht so weit nach oben siehst. Und das wäre wohl für Blizzard und Co. dann auch so ein Ding, wo sie sagen würden, nee, wollen sie nicht, weil sie möchten gerne so ein Riesending da haben. Ist also wohl auch nicht möglich. Sonst hätte man ja sagen können, nehmt doch Blizzard da raus, packt die in die 10-2 oder 11-2, wo es halt, wo dann halt da nur die Kartbahn normalerweise ist. Aber das ist wohl auch nicht möglich. Also ja. das hat dieses Jahr dazu geführt, dass sie um 9 Uhr morgens schon aufgemacht haben. Also das war der Kniff dieses Jahr. Statt um 10 Uhr aufzumachen, machen sie jetzt schon um 9 Uhr morgens auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich großartig Entlastung für den Tag gebracht hat. Im Gegenteil, die Leute sind dann einfach noch eine Stunde länger da. Ja, wahrscheinlich. Aber also es ist halt, es geht halt nicht mehr. Und ich habe tatsächlich auch so ein Thread gelesen von einem größeren Magazin, die schrieben so, ey, das wird hier irgendwann so enden wie auf der Love Parade in Düsseldorf damals, wo auch immer nur noch größer, immer nur noch mehr, wo überhaupt nicht mehr drauf Acht gegeben wurde, wie, was das auch für Sicherheitsstandards irgendwie noch einhält. So, ich hatte, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich habe es nur gelesen, aber in den letzten Jahren haben wir das ja mitbekommen, es ist ja kein neues Phänomen. Die Sicherheitskräfte sind zum Teil völlig überarbeitet und wissen gar nicht, wo hinten und vorne ist. Es muss ständig Einlassstopps geben. Und wenn da mal eine Massenpanik passieren würde. Zum Beispiel, weil jemand live in eine Tüte guckt. Ja, zum Beispiel das. Dann, die würden das niemals hinbekommen. So, und das ist erstmal die eine Sache, die wirklich ist, wo man sich fragen muss, so, muss das sein? Muss man da wirklich jedes Jahr einen neuen Rekord erzwingen müssen? Und das, was ich tatsächlich persönlich eher traurig fand und was ja auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich nicht hingefahren bin, war, egal was ich geguckt habe, ob jetzt ein Video oder Tweets gelesen habe oder Videos oder Snippets oder Instagram-Stories von anderen Influencern oder von sogenannten Gamern, die da waren, rate, was ich mal am meisten bekommen habe an Informationen. Hey Leute, ich bin jetzt nachher Stand 14, Autogrammstunde. Hey Leute, ich bin jetzt am Stand von oder hey Leute, ich mache jetzt gerade bei der So-und-So-Challenge von Brown mit und werde mir möglicherweise am Samstag den Bart abschneiden. Das ist tatsächlich eine Sache, die wir von Saraza gesehen haben, wo ich wirklich mittlerweile an dem Punkt bin, das ist, da geht es nur noch um Werbung. Da geht es nur noch um dieses YouTuber-Influencer-Fangedöns. Ich habe nirgendwo wirklich Leute gesehen, die mal was über die Spiele erzählt haben. Und das gilt für alle so. Also das geht auch. Hand of Blood war eine Woche lang nur auf dem Fortnite-Stand. Der hat kein anderes Spiel auf dieser Messe gesehen. Sogar unsere Freunde von Dr. Freud haben auf ihrem Kanal 2 Spielevideos. Ansonsten waren sie halt hauptsächlich bei einem anderen Ding. Und das will ich den Leuten nicht selber vorwerfen. So, ne? Also das ist klar, dass du da, auch ich wurde ja in den letzten Jahren immer mal wieder dann so für Projekte angefragt oder so. Aber ich bin dieses Jahr. Jawohl, letztes Jahr warst du in diesem Battlebus und auf der Bühne von der Gamescom, hast die moderiert und warst trotzdem bei Nerdscope noch dabei und hast jeden Termin wahrgenommen. Genau, ich bin dieses Jahr aber eben nicht hin, genau deswegen, weil wir haben ja beide gesagt, wir haben kein Spieleformat und gehen deswegen nicht hin, weil für mich ist das immer noch das Wichtigste, in dem Businessbereich mir die Spiele anzugucken und ich habe fast nirgends. Ich hab gestern einen Podcast gehört und zwar von Hooked. Die haben 2 Stunden darüber gesprochen, über all die Spiele, die sie sich im Businessbereich angeguckt haben. Da habe ich dann erfahren, wie ist das erste Gameplay von Die Siedler, wie ist das erste Gameplay von Darksiders, wie spielt sich das auch. Das habe ich nirgendwo anders. Bei all den sogenannten Gamern habe ich nur gesehen, wo sie jetzt wieder auf einer Bühne stehen, wie viel Geld sie damit verdienen und wo sie irgendwelche Treffen für ihre Fans machen. Es wird Zeit für ein weiteres YouTube-Format, wo wir auf die Gamescom gehen und uns Spiele angucken, David. Das müssen wir wirklich meinen. Und ich finde es wirklich schade. Und das ist eine anerzogene Sache, die sich in den letzten Jahren so aufgebauscht hat. Wie gesagt, ich will niemanden jetzt direkt angreifen oder so. Ne? Also ich verstehe auch schon, dass man Geld damit verdienen möchte. Und wenn man es kann, macht man es natürlich auch. Aber das hat dieses Jahr zu einem wirklich absurden Ding geführt, wo Fabian Siegesmund hat wieder die Gamescom-Bühne moderiert und stellt dann kurz vorher fest, Moment, das ist ja die Red Bull-Bühne, weil die Gamescom selbst, auch weil sie was verdienen wollen, will man ihnen vielleicht gar nicht vorwerfen, aber hat das an Red Bull versponsert. Und Fabian aber erst zu spät Bescheid gesagt. Er sagt, Moment mal, plötzlich bin ich ja Werbeträger für Red Bull. Ja, und, ja klar. Ne, alle denken so, er ist jetzt gekauft von Red Bull für diese Messe, war er aber. Hat aber kein Geld bekommen von Red Bull. Und das ist halt, der hat dann wohl hinterher mit denen noch was ausgehandelt, aber weil er auch gesagt hat, das geht nicht, klar. Aber das ist halt so ein Ding, wo ich mich wirklich fragen muss, so, ist das wirklich noch eine Spielemesse oder ist das einfach nur noch eine wirklich so eine Litfaßsäule auf 10 Hallen ausgewählt? Ist ist halt die Frage, was ist denn eine Spielemesse eigentlich? Es war ja schon immer Werbung für die Spiele, die da auch irgendwie gezeigt werden. Nur ja, es ist ja immer weniger. Sony war dieses Jahr zum Beispiel, wie ich von Insidern gehört habe, haben die sich verstritten mit der Gamescom, wohl oft wegen Geld ging es wohl. Und EA war auch nicht da, meinst du irgendwie? Nee, EA hat ja mal die EA Play. Und so wie ich gehört habe. Aber bei der Gamescom waren sie, es war immer bei der E3, dass sie nicht da waren, aber bei der Gamescom waren sie dann doch noch da. Ja, aber die haben so abseits dessen machen die immer so ein, die haben wohl dieses Jahr oder letztes Jahr schon so eher abseits ihr Ding gemacht und das wollte Sony dieses Jahr auch. Also die wollten wohl auch ein bisschen raus aus den Hallen und ein bisschen was anderes machen. Und da hat die Messe wohl gesagt so, ja, Moment, geht nicht. Und daraufhin haben die sich wohl so verstritten, dass Sony sogar die traditionsreiche Afterparty abgesagt hat, die sie sonst immer machen. Und den Stand, der war wohl winzig klein. Stattdessen war zum Beispiel da, wo Take-Two normalerweise war, die dieses Jahr auch nicht da gewesen sind, war Facebook Gaming, wo alle sich gefragt haben, was zur Hölle, was sollen wir hier so? Und das ist wohl das Ding. Also es gab mehr Aussteller als je zuvor, aber weit weniger, wo wirklich relevantes Zeug ist. Dafür sehr viel großes Zeug. Also Perfect World hat einen Riesenstand zu Torchlight und so, wo du dich dann immer wieder fragst, wo nehmen die Kohle her? Und Perfect World, die haben, glaube ich, viel Kohle. Torchlight jetzt weniger, aber Perfect World, die sind, glaube ich, ganz gut dabei. Ja. Freue ich mich übrigens auch drauf, das Torchlight MMO, bin ich sehr gespannt drauf. Was ich aber auch sehr super fand, und das ist ja, dass du kriegst ja heutzutage super wenig mehr exklusive Sachen. Das Einzige so ein bisschen, das Hands-on zu haben. Ich habe mich gestern sehr gefreut über irgendwie 45 Minuten Gameplay von Cyberpunk. Ja, ich auch. Ich habe mega. Supergeil. Ja, also zu Hause, es war als zu Hause geblieben, ne, war das viel besser, weil ich mir nämlich, ich habe von Siedler, fand ich geil, du konntest das erste Gameplay bei der GameStar dir angucken, weil die halt ihrem journalistischen Anspruch noch Folge geleistet haben. Ich habe gesehen, dass Desperados von den Machern von Shadow Tactics umgesetzt wird, habe mich mega gefreut und hab auf IGN mir quasi diese ganzen Gameplays angeguckt, weil da ist so Devil May Cry und so, hast du das, haben die da alles angespielt. Da bekommst du das noch. Wo ich das nicht bekomme, ist bei all denen, die auf YouTube sagen, hey, ich bin voll der Gamer. Ja, und dann halt genau ein Spiel spielen und auf der Messe dann von egal wem bezahlt werden und dann halt eine Woche lang, also was macht Saraza jetzt für ein Video? Von Braun? Ist das auch so eine, was ist das für einen, du hattest mir das Bild auch geschickt. Ja, so, ne? Weil das, ja, wenn ich das so skurril fand, weil es so überhaupt nichts mit Gaming zu tun hat. Einfach so, wir haben eine männliche Zielgruppe, also lass mal Rasierer-Werbung auf der Gamescom machen. Und zwar jeden Tag. Ich weiß nicht, also ich habe von Walle nur das gesehen. Ich glaube, der ist natürlich auch rumgelaufen oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in seinem Gamescom-Video, wenn er denn eins macht, um Spiele geht. Ja. So, und das finde ich so, da fehlt mir das so. Als mein Gamer-Herz blutet, wenn ich die Coverage von den Leuten, die. Ne, weil das, ja, du ich glaube, es fällt uns dieses Jahr einfach nur mehr auf, weil wir selber sozusagen gar nicht die Chance hatten, Coverage zu machen. Ja. Und deswegen regt es uns einfach noch viel mehr auf, wenn andere dann gar nicht die Chance nutzen, es zu tun. Genau, weil wir hatten in den letzten Jahren ja, hatten wir zwar dann auch immer nur so ein Video gemacht, wie war es auf der Gamescom, aber danach zumindest in den hatten wir zwei Wochen lang immer Videos gebracht, wo wir unsere Hit-Highlights und so. Ich hoffe, dass die Jungs von Dr. Freud noch machen, so, weil die, das haben wir ja jedes Jahr gemacht, würde ich mir zumindest echt wünschen bei denen. Und ich hoffe auch, dass bei den anderen vielleicht noch was kommt, aber ich bezweifle, dass es die meisten tun. Und das finde ich halt, gerade wenn du so eine junge Zielgruppe hast, denen du auch sagen kannst, hey, es gibt mehr als PUBG, es gibt mehr als Counter-Strike Go, finde ich das immer so schade. Weil Spielekultur ist halt mehr. Ja, kommen wir zu einem anderen Teil Kultur, Promi Big Brother. Da hat sich jetzt was entwickelt, also nachdem ich das ja jetzt dann nicht mehr so groß verfolgt habe, nachdem ich in der letzten Folge darüber berichtet habe, was so abgegangen ist und es als relativ langweilig empfunden habe, gab es jetzt diese Woche ein großes Drama, einen großen Schock um Katja, die quasi gebeichtet hat, vor laufender Kamera, dass sie vor einem Jahr eine Abtreibung hatte. Sie erzählt da noch ein bisschen Hintergründe und ich muss auch sagen, sie hat mir in dem Moment auch leid getan, weil also ich glaube. Hast du das gesehen? Weil Ich habe kein Video gefunden, ich habe auch nicht gesucht. Sie erzählt quasi, wie ihre zwei Brüder gestorben sind, wie es ihr als Kind ganz schlecht ging und dass das eine Entscheidung war, unter anderem, warum sie keine Kinder haben möchte, weil sie quasi eine ganz schlimme Kindheit hatte und keinem Kind das wünschen würde und auch Sorge hat, dass sie als Person, so wie sie ist und wie sie in der Öffentlichkeit steht, dass das ihrem Kind auch schaden würde, was eine Menge Insight ist, den ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Und das finde ich also eine gute ja, Sache. Ja. Was ich so ein bisschen schwierig finde, und das ist halt so das Problematische, ist, sowas im Fernsehen vor mehreren Millionen Leuten als Beichte rauszuhauen. So, ich verstehe, dass das ist ein persönliches Thema für sie. Ich finde auch Abtreibung als das quasi Recht einer Frau als Thema ein spannendes, über das man reden kann. Aber sie sagt in diesem Beitrag unter anderem, dass sie selber nicht wusste, von wem es ist. Und was das für mich bedeutet, ist, dass da potenziell jetzt gerade, keine Ahnung, 3, 5, 20 Männer sitzen, die zurückrechnen und sagen, so, warte mal, vor einem Jahr, das hätte mein Kind sein können, dass sie da abgetrieben hat. Wie gesagt, ihre Entscheidung als Frau in dem Moment ist ihr Körper, aber darüber ein Jahr später im Fernsehen zu erfahren, fände ich als Mann nicht so geil. Na gut, dann weißt du nicht, ob sie das vielleicht nicht mit den Personen... Vielleicht, aber so wie sie es angehört hat, hatte sie keine Ahnung, wer der Vater ist. Also für mich klingt es halt eher so, ne, das ist halt die andere Implikation, die dabei entsteht, wenn sie bei mehreren nicht wusste, wer der Vater ist, heißt das, sie hat mit mehreren Männern zur selben Zeit ungeschützten Sex gehabt. Und also kann mir nicht ja, erzählen. Aber es kann ja auch bei irgendjemandem ein Unfall gewesen sein. Sie wusste nicht, bei wem der Unfall passiert ist. Ne? Also weiß ich auch nicht. Aber ja, hörte sich so an, weil sie sagt tatsächlich auch in der Erklärung sozusagen, ich habe oft was mit Jungs und manchmal passt man nicht auf. Ja, aber man passt man nicht. Also es klang nicht wie, sie hat die Pille genommen und dann ist es trotzdem passiert. Ja, genau. Sondern es klang so wie, oh, außerdem das Kondom nicht übergezogen. Und das wäre ja, wenn das ein Ausrutscher gewesen ist, müsste sie wissen, wer diese Person ist. Und wenn sie sagt, sie weiß es nicht, dann hat sie wohl häufiger das Kondom vergessen. Das wiederum zu beichten und auch so als Beichte hinzustellen, wieder so eine Sache. Ne? Also das ist für RTL 2 natürlich ein gefundenes Fressen. Es wirkt halt so, als würden die Produzenten die Leute so ein bisschen hinstacheln. So jetzt sag du mal, ne? Ja, die eine hat ja schon gebeichtet, dass sie schwanger ist, die andere hat irgendwas anderes gebeichtet. Warum so, sollte so, sie? Du bist heute dran, heute musst du mal irgendwie was hast Geheimnis, du denn? Und ne? dann sagt Katja so, naja, ich habe abgetrieben, aber da ich ihr Kinder wollte, ja, das ist natürlich dann ein bisschen undramatisch. Könntest du da vorbei versuchen zu heulen? Ne? Also, das weiß ich gar nicht. Sie wirkte schon sehr mitgenommen und ich schätze jetzt ihr schauspielerisches Talent nicht so hoch ein. Ich bin da ganz offen und das mag wieder super kontrovers sein, aber ich empfinde dabei gar nichts, weil ich überhaupt keinen Respekt für Menschen habe, die solche Dinge sich aufheben fürs Fernsehen, vor der Weltöffentlichkeit in der Lage sind, solche Sachen zu sagen. Ich habe da leider überhaupt kein Mitleid für, ich habe keinen Respekt für solche Menschen, denn das ist für mich reiner Narzissmus, der selbst aus eine Leitsituation versucht, noch das Maximum herauszuholen. Und finde ich, wirft auch ein, also das lässt auch wie, oder anders. Ich denke mir, was denken die Frauen, die wirklich mit solchen Problemen auch, die wirklich darunter leiden, ne? Und die dann nicht eine Million für bekommen hinterher oder was auch immer das da für sie rausbringt. Und das finde ich regelrecht ekelerregend. Deswegen, bei mir hat sie genau das Gegenteil erreicht. Katja Krasavice ist jetzt nicht viel mehr Mensch dadurch für mich geworden. Es ist interessant, wie du selber sagst auch, dass sie reflektiert genug ist zu sagen so, ich will keine Kinder, weil ich glaube, eine schlechte Mutter zu sein, das muss man auch erstmal drauf haben. Das finde ich durchaus respektabel, das zuzugeben. Aber der Rest finde ich eher ätzend von ihr. Das ist genau das, was ich meine. Also ich finde es schwierig, weil ihr quasi das Leid abzuerkennen, nur weil sie es quasi gleichzeitig benutzt, ist schwierig. Aber der Fakt, dass es halt jetzt ganz plötzlich rauskommt, während sie ein Jahr später bei Big Brother sitzt, ist schon ein bisschen skurril und wirkt halt sehr platziert. Weil so wie Katja sonst drauf ist, dreht sie ja dauernd Videos über irgendwelche Themen oder behält es halt dann für sich. Aber das ist halt dann genau in dem Moment, wo sie zufällig bei Promi Brother auf der Couch liegt, rausrutscht, ist schon irgendwie ein bisschen strange. Das Leid kann man ja trotzdem aberkennen dann auch. Also ich sage es ganz offen, ich habe da gar nichts, was ich da, kein Fünkchen Mitleid für solche Menschen und für ihre Situation. Von daher, weil wenn es so kalkuliert passiert, dann da habe ich leider nichts für übrig. Aber mehr können wir dazu nicht sagen. Außer vielleicht solltet ihr jemanden kennen oder in so einer Situation sein, dann versucht euch professionelle Hilfe oder ratet sie solchen Leuten an. Sowas kann auch bei Abtreibung kann das häufig ein Ding sein, was viele Frauen oder Mädchen wirklich an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt, weil das für viele eine sehr, sehr schwierige Entscheidung ist. Deswegen zur Not an irgendwie Personen, die euch helfen können, wenden. Wir wollen damit auf gar keinen Fall sagen, dass solche eine Situation nicht eine schwierige ist. Uns ging es jetzt um was anderes. Das habt ihr hoffentlich verstanden. Ja, dann finde ich, wir sollten ein bisschen luftiger werden jetzt. Es gab eine Sache, da kann ich ganz einfach nur die Headline sagen, oder hast du es fast schon? Ein Mitarbeiter in den USA hat sich beim Furzen gefilmt, hat das bei Instagram veröffentlicht und ist dafür gefeuert worden. Das ist erstmal so die grobe Headline, die man so schon affig finden kann. Wenn man sich das dann aber mal ein bisschen genauer durchliest, dann stellt man fest, da gibt es einen Typen, der hat bei einer Sicherheitsfirma gearbeitet und nennt sich auf Instagram Paul Flart. Ja, was? Ja. Also gibt ja den Paul Mart, das ist ja so ein Charakter von Kevin James in diesem Film. Der ist auch Mallcop quasi, Sicherheitskraft in der Mall oder sowas. Und furzt, also fart. Furzt. Und deswegen heißt der Paul Flart. Ich habe mir die Videos nicht angeguckt, aber man sieht wohl ihn die ganze Zeit dabei. Und zwar in jedem neuen in Video. In jedem Video, wie er furzt. Ich glaube, er hat 74 Videos hochgeladen in seiner kurzen Karriere. Und hat in jedem Video gibt es einfach einen und vor allem, es ist halt auch kein normaler Furz. Das ist jemand, der sollte auf jeden Fall mal zu einem Gastroenterologen gehen und sich untersuchen lassen. Weil das ist halt wirklich krass, was der da so rauslässt. Und das halt mitten in seinem Arbeitsplatz, wo ja auch Kunden drumherum sind. Und er filmt das dann, stellt das online bei Instagram, hat fast 50.000 Instagram-Follower gesammelt. Das ist Wichtige, was die wichtige Zusatzinformation, die das Ganze auf Lester-Schwestern-Epic-Normal-Level hebt. Weil 50.000 Abonnenten bei Instagram mit heißer Luft zu bekommen, ist ja wirklich die Spitze, die Krönung des Ganzen. Vor allem ist der dann, das finde ich ja das absolut Geilste, der ist dann so quasi geil auf seinen Fame geworden, dass halt, als dann die Firma das irgendwann mitbekommen hat, weil das halt viral gegangen ist, unter anderem auch auf Reddit, die Firma halt meinte so, das ist doch unser Mitarbeiter, der die ganze Zeit unsere Kunden vollfurzt und das filmt. vielleicht sollten wir den mal zu einem kleinen Gespräch bestellen. Haben die dann, der hat das dann gefilmt und er filmt halt, während sein Chef quasi ihm sagt so, hey, es wäre halt voll geil, wenn du nicht die ganze Zeit furzen würdest und dich dabei filmen würdest und du benutzt dein Handy während der Arbeitszeit als Sicherheitskraft, das ist auch eigentlich ein Verstoß gegen unsere Regeln etc. Also er filmt dabei, wie sie ihn quasi maßregeln, aber nicht feuern. Ich glaube, es war schon relativ klar, dass sie ihn feuern, aber es war halt so ein Moment, wo es noch so, es stand so auf der Kippe, er sagt selber am Anfang des Videos, er weiß noch nicht, ob er jetzt gefeuert wird oder nicht, aber er filmt jetzt einfach mal mit und in diesem Gespräch mit seinem Supervisor sagt auch irgendwann der Chef halt irgendwann so, ey, kannst du mal aufhören zu filmen? So, und er so, nö, ich höre nicht auf, nö, ich habe 50.000 Follower auf meinem Instagram. Wow. Und es ist halt so, Was diese Zahlen, also das finde ich immer wieder wahnsinnig faszinierend, was diese blanken Zahlen, die du nicht mal umrechnen kannst. Du kannst dir nicht mal im Kopf vorstellen, da sitzen jetzt 50.000 Leute, weil so ist es ja auch zum Teil gar nicht, weil gerade bei Instagram, ich habe 90.000 oder fast 100.000 Follower und habe 5.000 Likes auf dem Bild, wenn es hochkommt, beziehungsweise 10.000, wenn es hochkommt, aber du siehst da 10% oder so ist da Durchzug an Leuten, die das gar nicht so wirklich interessiert. So. Und, aber für viele Leute ist das. Ich erinnere mich noch an den Anfang von Tanzverbot, wo er ständig und immer wieder darauf zu sprechen kam, er hätte ja jetzt 5.000 Abonnenten. Hey Leute, ich weiß ja gar nicht, wer ihr seid, aber ich habe jetzt 10.000 Abonnenten. Und mit jeder nächsten Stufe wurde diese Zahl immer größer und wurde auch sein Ego immer dicker. Und ich dachte so, Alter, was ist los mit dieser Gesellschaft, dass so eine Zahl die Leute so abdriften lässt und dass so einer dann tatsächlich selbst in einem Kündigungsgespräch sein scheiß Handy nicht rein. Also, ich glaube, da hat er das Gefühl, er denkt so, er ist jetzt unbesiegbar und kriegt auf jeden Fall einen neuen Job und so weiter. Muss ich auch sagen, es gibt bestimmt auch Firmen, die sagen so, hey, den stelle ich sofort als Security-Typ ein, weil das ist ja auch irgendwie Prestige und dann kommen Leute extra deswegen vorbei, weil sie ihn irgendwie geil finden. Also, es ist einfach mega skurril und zeigt so ein bisschen, also eigentlich die Fahrschule, die mit Katja und Tanzverbot gearbeitet hat, die könnte ihn doch als Fahrlehrer einstellen. Als Fahrtlehrer, aha! Also eigentlich wirkt es ein bisschen so wie so ein wie so eine High-Level-Parodie des Ganzen. So als würdest du bei Idiocracy im Film einfach als so skurrile Anspielung auf das Social Media Influencer-Lifestyle der Moderne zeigen. Und es ist halt wirklich so, dass dieser Typ in 2018 50.000 Instagram-Follower hat, der ist Fahrt-Influencer. Der kann bestimmt für Unterwäsche, für Febreze, Für so Lufterfrischer oder so. Kann super krass. Ihr Raum stinkt, dann. für Hotdogs und Bier, keine Ahnung, ne, Chili. Geiler Typ, der wird sicherlich noch viel Geld verdienen mit seinem Furz. Ja, ist, glaube ich, auch einer, den könnte ich mir vorstellen, wie er grölend und schreiend durch Chemnitz läuft. Ja. Und damit haben wir eine schöne, wir haben ein ganzes Segment der Scheißigkeit als nächstes. Es hört doch nicht auf, ne? Ich hatte jetzt gerade diese Woche war krass. Im Reddit hatte jemand geschrieben, neues Trinkspiel. Jedes Mal, wenn wir über Holocaust-Leugnung sprechen, soll jemand trinken. und ich meinte dann in dem Kommentar auf Reddit schon direkt übrigens, reddit.com, Lästerschwestern, hey, ohne AE. Es ging halt auch die ganze Zeit um, doch mit AE, glaube ich auch. Oder es ist nur Lasterschwestern? Keine Ahnung. Es ging halt auch die ganze Zeit um rechtsextremen Shit und es passiert halt irgendwie super viel. Ja. Und direkt danach, einen Tag später, ist Chemnitz, für alle, die es nicht mitbekommen haben, da ist jemand niedergestochen worden in Chemnitz. Die Polizei hat quasi. Getötet worden. Ist getötet worden, genau. Ja. Niedergestochen mit und dann gestorben. Die Polizei hat getweetet, ja, hier gab es einen Zwischenfall zwischen unterschiedlichen Nationalitäten und wir ermitteln jetzt gerade, deswegen, ne? Und natürlich sofort, also, aber warum er sagt, die Merkel hat euch doch bestimmt verboten zu sagen, dass das ein Flüchtling war? Und die Polizei so, nee, das machen wir bei jeder Ermittlungsarbeit. Wenn wir noch nicht wissen, wer der Täter ist und keinen Täter in Haft haben, müssen wir erstmal sagen, so, hey, wir wissen nicht, wer der Täter ist. Interessanterweise war der Deutsche auch nicht rein deutsch, sondern war kubanischer Abstammung, glaube ich. Also zumindest ist er. Ist auch völlig egal, was für Nationalitäten der haben. Wenn jemand wird, aber, ist das scheiße. Ja, auf jeden bei Özil ist auch ein Deutscher. Genau, es ist völlig egal, wo die Leute herkommen, wie sie aussehen. Es ist immer scheiße, wenn jemand stirbt und es ist immer scheiße, wenn jemand ein Arschloch ist und jemand niedersticht, egal von welcher Nationalität der. Und die beiden, es gibt ja gerade zwei Verdächtige, die sind tatsächlich wohl Flüchtlinge und die sollten auch auf jeden Fall dafür bestraft werden, weil, hört auf, Leute niederzustechen, egal wo ihr herkommt. Finde ich eine gute Regel. Auf jeden Fall, in Chemnitz wurde das dann ein geiler Aufruf, natürlich wieder Social Media, sponsert bei Social Media, Rechtsextremismus geil irgendwie ermöglicht, dass sich alle so schnell dann auf so ein Thema einschießen können, sie sofort versammeln, sofort rausgehen und sofort auf der Straße anfangen quasi zu randalieren. Es gab Videos, wo kleine Trupps hinter Leuten herrennen und die jagen, die irgendwie so aussahen, als wären sie Flüchtlinge und so weiter. Gab Ausschreitungen, die Polizei hat irgendwie nicht so richtig durchgreifen können. Gibt Vorwürfe auch auf Twitter, dass die Polizei absichtlich nicht so richtig durchgreift gegen Leute, die irgendwie mit Hitler grüßen und Vermummungen da durchlaufen. Ich glaube, wahrscheinlich aus der einen Seite auch aus Angst. Aus der anderen Seite gibt es natürlich Vorwürfe, dass auch Polizisten politische Meinungen haben und vielleicht einige von denen auch dieselbe Meinung teilen. Ja, das Ding ist halt, dass das halt wieder auch auf Social Media die Leute sich so krass zusammenrotten. Und wie immer, das hatten wir jetzt in den letzten Wochen häufiger, ist in den YouTube-Trends auf Platz 1 jetzt gerade noch auch ein Video von einem Typen namens Aris Official. Ja, da weißt du schon Bescheid. Und ich habe mal geguckt, was der macht. Der macht Raps. Und der hat so Songs wie Europa vereinigt euch oder Europa muss gerettet werden, so Sachen, also zumindest geile Songs. So ähnlich heißen die, aber es ist auf jeden Fall schwer rechts der Typ, hat natürlich auch die identitäre Bewegung und Co., so die üblichen Verdächtigen in den empfohlenen Kanälen und regt sich auf darüber, dass was da los ist, findet die Schuldigen auch ganz schnell und weiß Informationen, die sonst keiner hat. Zum Beispiel, dass die beiden Flüchtlinge, dass der Typ, der niedergestochen wurde, wollte ja eigentlich die Flüchtlinge davor bewahren, alle Frauen auf dem öffentlichen Platz sexuell zu misshandeln und zu missbrauchen. Also er sagt wortwörtlich, dass es sexuelle Belästigung geht. Das habe ich nirgendwo gelesen. Nee. Das ist genauso wenig bestätigt, dass die beiden die Täter, die Tatverdächtigen tatsächlich die Täter sind. Also jetzt bei dieser Aufnahme noch keine offizielle Meldung, dass es tatsächlich bestätigt ist. So. Und diese beiden Videos, also von dem Typen und natürlich unserem Spezi Tim Kellner, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben, der auch in den Trends ist, der das Video aber gleich wieder Frau Merkel, Chemnitz ist nur der Anfang, der halt dazu aufruft oder quasi auch klar macht, so ey, wir können uns zusammenrotten, Chemnitz muss nur der Anfang gewesen, muss nicht der Anfang oder das Ende gewesen, es kann der Anfang gewesen sein, wo ich mir denke, wie kann es sein? Aber der Anfang von was? Nämlich es wirkt so ein bisschen so wie Rally der Anfang von Reichskristallnacht, genau. Lass mal, es gab ja krasse Szenen, wo halt wirklich, du siehst, wo halt Leute hinter Menschen anderer Herkunft, wahrscheinlich nicht mal Flüchtlinge, sondern einfach wahrscheinlich irgendein Typ, der seit 20 Generationen in Deutschland wohnt und einfach ein bisschen zu viel im Solarium war. Ja, ja oder vielleicht sogar gegen so jemandem, der das Opfer war, der eben halt auch kein Urdeutscher war, um es mal so auszudrücken, sondern halt, ich glaube, wie gesagt, sondern kubanisch und mit einer deutschen Staatsbürgerschaft. Ja. Und den hätten sie verprügelt, der, wo sie vorher jetzt einen auf Trauer in Anführungszeichen machen, weil er niedergestochen wurde. Das ist doch so eine verlogene Kackscheiße, da kriegst du es Kotzen. Ist richtig krass, weil das Ding ist, also jetzt in den vielen Fällen Gewalt an Flüchtlingen zu rechtfertigen mit, ja, hier gab es ja einen Fall, ist ja einfach die dümmste Sache. Das Ding ist, ich finde ja, dass eine gewisse Empörung auf jeden Fall okay ist, zu sagen, pass auf, wir sollten auf jeden Fall was dagegen tun, dass Leute sich gegenseitig abstechen. Und wir sollten auch gucken, dass, dass die Leute, die da jetzt die Täter sind, bestraft werden und vielleicht auch abgeschoben werden, falls sie aus einem sicheren Herkunftsland kommen, etc. Kann man ja alles drüber reden, aber ist ja kein Grund, deswegen irgendwie jetzt versuchen, Chemnitz runterzubrennen. Ne? Also ich verstehe diesen Hass nicht, weil er halt wieder so, der ist halt so nicht faktengetrieben. Ne? Da passiert wieder ein Fall und dann siehst du, das ist immer so. Und dann sagst du, ja, ist es aber halt nicht. Es ist halt ein Fall. Es gibt mehrere Fälle dieser Art, klar. Aber es gibt auch 1000 andere Menschen, die sich die ganze Zeit auf irgendeine Art abstechen. Viele glauben halt, dass das durch das Internet und durch die sozialen Medien halt so ein Filter passiert und auch so eine wo sich das wie so in so ein Strudel hineinzieht. Klar, Leute. Es gab im Reddit einen Kommentar von Sonny Sonic, der wiederum auf einen Kommentar bei Spiegel Online verwies, den er richtig toll fand. Die lese ich mal vor. Sachsen ist wie das Internet, nur in echt. Der ganze niedrige Hass, der sich im Netz Bahn bricht. In Sachsen kann man ihn auf der Straße sehen. In Videos aus Chemnitz zeigen sie ja, die dicken, stiernackigen Männer, die mit ihren Glatzen aussehen wie Pimmel mit Ohren. Allerdings Pimmel mit Sonnenbrillen. Sie sind das fleischgewordene Rülpsen und Tölpeln, das die sozialen Medien durchflutet. Es spricht tatsächlich viel dafür, dass nicht diese Leute das Netz ruinieren, sondern dass das Netz diese Leute ruiniert. Und das ist, damit ist der Kommentar beendet. Und das finde ich tatsächlich eine sehr wichtige These, weil ich wirklich glaube, weil die sich zum Teil in Facebook-Gruppen organisieren, da dann ihre losziehen, um da dann zu gucken, zu planen, wo schlägt man zu und sich auch, wie gesagt, auf YouTube, holen sie sich mittlerweile ihre tägliche Dosis an Propaganda und Blödsinn, wo Leute mit falschen Fakten um sich werfen und ihren immer gleichen, gleichgearteten Hass auf Merkel, wie sie alle heißen, auf die Systemmedien, habe ich gestern natürlich auch wieder einen, der ganz klare Fakten hatte, wo ich dann denke, meine Fresse. Und die Systemmedien gab es ja auch diesen Vorfall, wo war das, wo dieser eine Typ die Polizei gerufen hatte? Das war bei der Pidiga-Demo, wo das ZDF quasi rausgezogen wurde. Es wirkt ja gerade, ich hab eine spannende Sache gelesen zu Trump. Irgendwie immer viele Parallelen. Da ist jetzt in der letzten Woche auch viel passiert, weil nämlich am selben Tag sein persönlicher Anwalt als auch sein Kampagnenmanager beide verurteilt wurden, und zwar in vielen Fällen. Und sein Anwalt, also was heißt verurteilt, aber sein Anwalt hat quasi auch ist einen Deal eingegangen, ist quasi geflippt, sagt jetzt gegen Trump aus, sieht da gar nicht gut aus für Trump. Aber eine Sache fand ich super spannend, und zwar bei dem Fall von Paul Manafort, dem Kampagnenmanager, der war wirklich vor Gericht. Und da gab es eine Jury, so wie das in den USA ja ist, mit den 12 Geschworenen. Und am Ende ist er, glaube ich, in 8 Fällen verurteilt worden und in 10 wurde ein Mistrial erklärt. Warum? Weil von diesen 12 Jurymitgliedern 11 völlig überzeugt waren, dass der Typ 100% schuldig ist. Keine Frage bei der Beweislast. Aber eine Person war Trump-Fan. Und die hat auch hinterher jetzt noch in Interviews ausgesagt, ja, die Beweise hätten gegen ihn gesprochen, aber sie glaubt einfach nicht, dass er schuldig ist, weil das ganze Ding wäre ja nur gegen Trump. Bei einigen Fällen hätte sie es gesehen. Ja, krass, da waren die Beweise das so krass. Aber das ist alles nur eine Witch Hunt. Das ist ja ihr Ding, was sie immer sagen. Und da habe ich einen Kommentar zu gelesen, und der war spannend. Also das heißt, alle 12 Geschworenen müssen sich einig sein, ja. damit. Ah, das ja, wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist aber die Mehrheit, die dann entscheidet. Dann. Nee, es ist, also müssen anscheinend alle sich einig sein. Was ich so gut fand, war die Aussage, das zeigt, wo wir jetzt gerade sind. Du kannst die Meinung einer Person nicht mit Fakten ändern oder kannst sie nicht überzeugen, wenn du ihr die Fakten zeigst, wenn der Entscheidungsprozess, der zu der gegnerischen Meinung bei der Person geführt hat, gar nicht auf Fakten basiert ist. Also wenn jemand sozusagen für sich entscheidet, nö, ich finde, der Himmel ist grün. So, ja? Und dann kommst du hin und sagst so, ja, guck mal hier, aber hier sind all diese Beweise. Dann kannst du die Meinung ja gar nicht mehr ändern, weil der Entscheidungsprozess, der zu dieser Überzeugung geführt hat, schon auf ja, Irrsinn basiert. Auf Irrsinn basiert. Der ja. basiert gar nicht auf Fakten. Fakten ändern daran nichts. Ja. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade sind. Die Leute kriegen im Netz aber ja gar keinen Irrsinn, den sie sich selber irgendwie machen, sondern sie kriegen einfach alternative Fakten, Fake News, Lügen, Propaganda reingespült. Propaganda, die behauptet, das andere wäre alles Propaganda. Und damit sind ja sofort alle Fakten komplett außer Kraft. Und du kannst jemanden, der davon überzeugt ist, dass dieses Land brennt und von Flüchtlingen überrannt wurde und Angela Merkel zusammen mit Hillary Clinton einen pädophilen Ring in der Hohlerde kontrolliert. Wie willst du denen überzeugen, dass das nicht so ist, wenn das eine Überzeugung ist? Geht nicht. Es ist halt genauso, ich meine, das ist wie man wirft der einen Seite immer wieder vor und das ist auch schon auch sehr korrekt. Ich hatte mit Fabian Sigismund mal dieses Ding, weil ich auch gesagt habe, es ist super schwierig, immer wieder zu sagen, Nazi, Nazi, Nazi. Nur weil jemand eine Meinung hat, die halt mehr rechts ist oder die unkonservativ oder schwierig ist, sagen wir mal so. Aber ich finde, wenn du Leute auf der Straße jagst, ja, dann bist du Nazi. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich hatte da über andere Fälle mit ihm gesprochen. Und ich glaube, diese Verallgemeinerung hat dazu geführt, dass viele Leute sich auch in dieser Blase dann wohlgefühlt haben, in dieser Anti-Blase. Dass es immer wieder heißt, so ja, genauso wiederum, wie ich es super schwierig finde oder sehr interessant finde, dass du mit einem Wort, wie zum Beispiel Systemmedien, die ganze Gegenseite so wegstigmatisierst, dass quasi, wie du sagst, so jeder Fakt, den du anbringst, wird sofort gesagt, ach, die Systemmedien oder ach, die Gegenseite. Ne? Und du kannst im Grunde, also das wäre interessant zu wissen, was die Lösung wäre. Mitlügen, selber sich irgendwelchen Scheiß ausdenken und wer glaubt das dann hinterher nicht mehr? Und also ich glaube, da kommst du halt wirklich fast eben gar nicht mehr raus. Es sei denn, du verbrennst einfach die eine Hälfte. Die schlechte Hälfte muss halt weg. Lass doch eine Homobombe auf die Leute schmeißen und dann machen die alle schwule Liebe miteinander und pflanzen sich nicht fort. Das wäre doch, wenn wir in Chemnitz und Dresden einfach auf ausgewählte Leute so ein Ding raufwerfen. Die Lester-Schwestern haben die Lösung gefunden. They're turning the freaking frogs gay. Also ich glaube nicht, dass die Lösung ist, sich gegnerische Verschwörungstheorien auszudenken. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, es kann nur nach hinten losgehen. Weil dann bist du ja, wenn sie dann clever genug sind, sagen sie, ha, jetzt haben wir's. Guckt euch da an, die haben sich Dinge ausgedacht. Ich glaube, das ist so der Fehler, den alle machen. Deswegen gibt es da keine wirkliche Lösung. Wenn du denkst, sozusagen, ich muss den moralischen High Ground behalten und muss mich auf Fakten basieren, auf allem tue, weil das ist ja meine Überzeugung. Ich bin ja, wenn jemand mir mit Fakten kommt, die sagen so, hey, der Himmel ist grün, hier sind die ganzen wissenschaftlichen Beweise, würde ich auch sagen so, ja, okay, dann ist das halt so. Also da habe ich ja keinen Invest drin. Das ist halt so, wenn das so ist, dann ist das so. Warum ist mir egal. Aber sobald das so emotional mitschwingt, willst du den Fakten auch gar nicht glauben. Und das macht das halt so schwierig von den Leuten, die quasi so aufgewachsen sind, so erzogen wurden, so denken, dass das quasi ja, wissenschaftliche Beweise und Fakten und Realität Sachen sind, die wichtig sind. Du kannst ja nicht einfach umswitchen und sagen so, nö. Also das Ding ist ja, dass du da jetzt wieder durch das Internet einfach schneller Gleichgesinnte auch findest. So, weil ich habe neulich erst wieder so eine Diskussion mit jemandem geführt, wo ich, man merkte, man kommt auf keine Einigung. Wir hatten beide sehr unterschiedliche Meinungen. Und irgendwann war der Punkt, wo meine Gegenseite sagte, das ist aber meine Meinung, ist die richtige. So, und da merkte ich, okay, Diskussion unerwünscht, macht auch gar keinen Sinn. Wir hatten das neulich mit der Forendiskussion. Es gibt Menschen, die wollen deine Meinung oder deine Fakten nicht hören, weil sie ihre Meinung haben und die wollen sie behalten. Aber die meisten Menschen im Internet sind ja so. Du gehst ja nicht ins Internet, um zu sagen so, ich poste jetzt hier einen kritischen Kommentar in und würde mich gerne, dass jemand meine Meinung ändert. Challenge me. Ja, ja es, ich glaube, jeder ist ja erstmal davon überzeugt, dass seine Meinung eine wäre, die auf irgendwelchen Dingen basiert, die durchaus Hand und Fuß hat und dass die dann auch erstmal ungechallenged bleibt. Aber gut, die richtige Art und Weise wäre zumindest offen für andere Thesen zu sein. Das, aber das ist ja erstmal die eine Sache. Aber so einer Person, wie die ich sie gerade beschrieben habe, der gehe ich aus dem Weg. Der könnte ich normalerweise aus dem Weg gehen. Nun ist das Problem, dass die Leute in so einer Fülle da sind, dass du es nicht mehr wegignorieren kannst. Und diese Fülle ist entstanden auch, weil diese einzelnen Grüppchen, die du hast, oder so wie es früher die NSU war, die sich vielleicht noch mit Leserbriefen zusammenschreiben mussten, die einfach heute in irgendwelche Foren bei Reddit oder was auch immer gehen. Ja. Bei Hashtag Lästerschwestern zum Beispiel. Schön, ey, lass mal wieder eine Nazi-Rallye zusammenfinden. Bitte nicht. Im Namen von Robin und David. Gut. Nächstes Thema. Ja. Wir haben witzigerweise, nee, nicht witzigerweise, wir haben zwei Sachen, die mit Spielen zu tun haben. Ja, beide sehr tragisch sind. Sehr tragisch. Und zwar mal wieder ein Massenshooting in Jacksonville, Florida, hat jemand auf einem Turnier von Madden NFL, ja, also ein Sportspiel, in dem niemand mit einem Raketenwerfer erschossen wird, trotzdem gedacht so, ich das lasse ich mir nicht bieten. Der hat, glaube ich, verloren im Zuge des. Das finde ich, ist das Krasseste. Also das war wohl ein Teilnehmer an dem Turnier, das da stattgefunden hat. War wohl auch so ein ambitionierter, angehender, potenzieller E-Sportler. So, hat halt wohl verloren und ist dann danach hingegangen und hat einfach mal ein paar Leute abgeschossen. Ja. Also einfach, also wie man ein Spiel oder generell irgendetwas so krass irgendwie, ich würde es gar nicht Leidenschaft nennen, aber so fanatisch machen kann, fanatisch. Dass man sagt so, ich habe verloren, jetzt töte ich erstmal Menschen und mich selber. Ja. Einfach super schrecklich, ein super tragischer Fall lässt einen auch so ein bisschen denken, weil ich war schon öfters auf irgendwie so Turnieren, so sei es Magic the Gathering oder auch irgendwelchen E-Sport-Events. Ist einfach, einfach ganz schrecklich. Da ist jetzt tatsächlich wieder im Gespräch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was jetzt die Auswüchse sein werden. Denn wie man in den US-Medien schon hört, gibt es tatsächlich so eine angestoßene Debatte über Videospiele. Das ist das Ding, die Waffen sind ja in Amerika nie schuld, sondern wenn irgendwas schuld ist, dann die Videospiele. Also es gibt tatsächlich mehrere Leute, die der Meinung sind oder glauben, dass Trump unter anderem sagen könnte, ey, wir brauchen verschärfte Videospielgesetze. Also die Grundlage wäre in diesem Fall ja gar nicht gegeben. Also es gab, EA hat direkt ein Statement hinterhergeschoben, wo sie ihre Trauer ausgedrückt haben. Es gab mehrere Videospielseiten, die einfach nur schwarze Seiten veröffentlicht haben, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Aber es ist halt ein Spiel, wo du nicht sagen kannst, hier, guck mal die Gewalt, sondern es ist eine Sache, die tatsächlich zu einem E-Sport geworden ist. Ja, vor allem, Madden ist ja tatsächlich einfach Football. Also es ist ja so, als hätte irgendwie das gegnerische Football-Team. Du wirst ja du sagst ja nicht hinterher bei einem Super Bowl, wenn sich da zwei Leute auf die Fresse hauen und der eine fällt irgendwie ungünstig mit dem Kopf und bricht sich das Genick. Ja, Moment, der Super Bowl, der muss jetzt aber verboten werden. Ne? Also das ist so eine Sache. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass diese Debatte weiter verschärft wird. Ich habe das jetzt auch nur vereinzelt mitgekommen, dass es da Diskussionen auf irgendwelche TV-Sendern gab, aber das sind wahrscheinlich die üblichen Schreihälse, die das normalerweise auch machen würden, denn es lenkt ja momentan auch ganz gut von den anderen politischen Problemen ab, die in den USA haben, aber ich glaube nicht, dass, also wie ich es jetzt mehrfach gelesen habe, dass es zu Videospielverboten führen wird oder dass in den USA die Gesetze angehoben werden, denn für was? Was wollen sie machen? Also, dass sie halt so ein Rating-System verschärfen, wie es vor einem halben Jahr ja schon mal im Gespräch war bei einer anderen Sache, das macht ja nur dann Sinn, wenn wirklich auch Gewalt im Spiel ist oder wenn so Spiele dabei sind, die Ich finde es einfach nur mal spannend. Das ist halt, das hat dann mit dem Spiel nichts zu tun. Einfach ein psychisch labiler Typ, der sich dadurch definiert, dass er in irgendetwas gut ist oder so. Und dann wird er halt besiegt oder vielleicht auch gedemütigt oder keine Ahnung was. Und das lässt ihn dann direkt die Waffe ziehen. Also einfach einfach dumm. Amerika ist einfach manchmal auch echt einfach. Aber es ist halt ein Einzelfall. Man muss dazu sagen, ja. Es gibt viele schöne Videospielturniere. Ich liebe ja zum Beispiel die Coverage von der von den Kampfturnieren. Mhm. Wie heißt das? Street Fighter? Ja, wie heißt denn das große? Die Evo, die Evolution. Die haben einfach mega coole Leute, die da zum Teil spielen. Und ich schaue mir diese Plays auch super gerne an, die abfeuern. Und da sind dann auch, du siehst dann in den Gesichtern, siehst du halt maximale Enttäuschung. Und das, ich glaube, jeder hat von uns schon mal in irgendwas verloren. Ja. Zum Beispiel die anderen, die gegen mich beim Webvideopreis angetreten sind. und das fühlt sich immer doof an, aber da eine Waffe zu ziehen, wow, wow, wow. Hm. Wir haben eine Sache noch oder wollen wir die auslassen? Ich würde die noch kurz mitnehmen, weil wir sie schon angeteasert haben. Auch wieder tragisch, kann man nicht viel zu sagen. Angeblich ist es noch nicht confirmed. Also confirmed ist, dass das stimmt, aber nicht, ob die Hintergründe stimmen. Und zwar ein YouTuber, der unter anderem innerhalb dieses CSGO Gamblings hochkam. Weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Das war so eine Zeit, wo rausgekommen ist, dass quasi ganz viele bekannte YouTuber irgendwelche Gambling-Webseiten, Glücksspiel-Webseiten betreiben, wo man mit, also vor allem Kinder, auch mit Skins aus Counter-Strike und auch aus anderen Spielen wetten und die halt damit mit ihren eigenen Plattformen unendlich viel Geld machen. Aufgrund dessen wurden einige dieser Webseiten gesperrt. Valve, die Macher von Counter-Strike, sind da auch ein bisschen gegen vorgegangen. Der Typ hatte wohl einen Dollarwert von über 200.000 auf dem Steam-Account gespeichert. Und als Valve den gebannt hat, ist damit gerade halt sein ganzes Geld flöten. Hat halt viel Geld verloren und natürlich auch auf YouTube wahrscheinlich einiges an Content eingebüßt, weil das natürlich viel gemacht hat. Und anscheinend hat er sehr gut verdient, hat sich wohl einen McLaren kaufen können, also einen teuren Sportwagen und so weiter. Und das Gerücht ist jetzt, dass ihn dass er absichtlich in den Gegenverkehr gefahren ist. Mit diesem Auto sich selbst und eine Frau und ihre Tochter getötet hat in einem Selbstmordversuch. Erfolgreichen Selbstmordversuch. Ja. Einfach angeblich, weil er so depressiv war, dass er sein ganzes Call of Duty, Fame und sein ganzes Geld durch Counter-Strike verloren hat. Was natürlich nicht bestätigt ist, kann auch sein, dass das ein Unfall war oder dass er aus anderen Gründen psychische Probleme hatte. Ja. Es ist einfach super tragisch. Jemand, der quasi ganz schnell reich und berühmt geworden ist, hat das verloren und hat dann, der war erst 18, dann entschieden, sich selbst zu töten und hat dabei auch noch zwei unschuldige Leute mit in den Tod gerissen. Das ist halt tatsächlich auch so ein Ding, was hier im Reddit dann auch aufkam, weil wir es ja vorhin auch schon mal gesprochen haben, dass dieses ganze Ding, sich darüber zu etablieren oder auch zu einfach nur deine ganze Existenz darauf zu basieren, dass du jetzt plötzlich jemand bist, also wenn das für dich gerade das maximale Standbein ist, dann ist es natürlich auch super schwierig, wenn das in seinen Grundfesten erschüttert wird. Also wenn du dich nur, wenn du und deine Community, das ist ja dieses Ding, was viele mal sagen, ohne euch wäre ich nichts. Und was ist denn, wenn diese euch plötzlich, wenn ihr nicht mehr da seid? Bist du dann wieder nichts und wie fühlst du dich da? Also hier im Reddit kam ein Kommentar von Tao, der auch meinte, dass er das wahnsinnig interessant findet, weil er auch glaubt, dass es bei vielen anderen ebenfalls passieren könnte. Du hast ja das hier schon gehabt mit Liant zum Beispiel, der, als es bergab ging mit den Klicks und als dann die negativen Reaktionen auf seine Videos kamen, plötzlich depressiv geworden ist. Ne? Und ich glaube, da werden einige irgendwann an diesen Punkt kommen, ne? Wenn du dich so abhängig machst. Hier in dem Fall war es von Steam zum Teil und auch von YouTube. Und wenn du mit 18 erst plötzlich jemand bist und dann plötzlich wieder niemand, in Anführungszeichen, weil das Einzige ist, worüber du dich Ja, auch da, wenn du erst 18 bist, du könntest noch so oft wieder jemand wieder werden und wieder nicht. Also hast du noch ganz viele Chancen. Und falls jemand damit Probleme habt, holt euch auch da zu Hilfe, gibt ganz tolle Hotlines. Falls ihr YouTube-Star seid und jetzt plötzlich oder wart und jetzt plötzlich nicht mehr. Ja, ruft an, 090, die Lester-Schwestern. Genau. Kein Witz. Alberto greift gerade schon zum Hörer und will anrufen. Ist ein ernstes Thema. Ja, ist ein ernstes Thema. Holt euch auf jeden Fall Hilfe dazu. Ich glaube, eine Sache, mit der ich das jetzt abschließen möchte. Ich glaube, es würde uns allen besser gehen. Sei es in Chemnitz, um was Fakten angeht, oder sei es generell, wenn es darum geht, sich vielleicht fortzubilden, um eine neue Karriere nach der YouTube-Karriere anzulegen. Es würde uns helfen, wenn wir alle mehr lesen. Aber wir haben alle keine Zeit zu lesen. Also könnt ihr euch einfach ein Hörbuch anhören. Ja, aber wo? Das, David, keine Ahnung, vielleicht unter bookbeat.de/Lästerschwestern. Wow, ja. Hashtag Werbung. Ein Monat. Gibt's da einen Code kostenlos für? Testen. Ja, der Code ist auch Lästerschwestern mit AE. Ein Monat kostenlos hören, ein paar ausprobieren, damit David sich die Rechte an seinem Buch als Hörbuch kaufen kann. Ja, wenn ihr Bock habt, probiert das mal aus. Wir sehen uns im Subreddit und können da ja noch weiter über diese Themen diskutieren. Und ansonsten nächste Woche. Ja, bis dann. Tschüss.